7654321. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Das MMA Radio, mein Name ist Ricky und ich begrüße euch zur zweiten Ausgabe in dieser Woche. Auch diese Woche wird es mehrere MMA Radio Ausgaben geben. Freitag gibt es nochmal eine, heute bereits eine und natürlich gab es gestern die große UFC 189 Review Ausgabe von mir. Ab nächster Woche sind wir dann wieder im alten und eigentlichen Rhythmus da, sprich Dienstag und Freitag. So, das muss man mal vorne wegschicken. Außerdem natürlich, ihr kennt das, am Anfang gibt es wieder Hausmeistertätigkeiten meinerseits. @mmaradio.de, bitte auf Twitter followen, da würde ich mich sehr, sehr freuen. Ihr bekommt von mir dafür morgens und abends die neuesten UFC-Neuigkeiten immer präsentiert. Ich versuche mich da kurz zu fassen und nicht allzu viel Geschwafel immer mit dazu zu packen, sondern einfach nur die knallharten Fakten, wie man so schön sagt. Das gleiche gilt für Facebook, da einfach mal nach MMA Radio suchen und dann auf Gefällt mir klicken und dann seid ihr eigentlich versorgt. Wenn ihr übrigens bei iTunes gerne mal aktiv seid, dann verrate ich euch hier was. Ihr habt bei iTunes unendlich viele Sterne. Und alles, was ich gerne von euch hätte, wären 5 von diesen Sternen. Ihr habt unendlich viele, ich will nur 5. Ich finde, das ist ein guter Deal. Gebt mir doch einfach 5 Sterne bei iTunes für MMA Radio. So ist es richtig, da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Und wenn ihr Fragen oder Themenvorschläge habt, schickt die mir via Mail an mmaradio@nonpg.de. Ihr könnt natürlich auch via Facebook oder via Twitter mir Nachrichten zukommen lassen oder ihr schreibt es in die Kommentare auf mmaradio.de oder unter das YouTube-Video oder in Cyborg. Also es gibt einige Möglichkeiten, mir Themenvorschläge und Fragen zu schicken. So, jetzt zu den News und heute Morgen habe ich die einzige wirklich interessante News gepostet aus meiner Sicht, die jetzt in den letzten 24 Stunden aufgelaufen ist, nämlich die Prelims-Ratings für UFC 189. 847.000 Leute haben sich die Prelims zu UFC 189 angeschaut. Das hat erstmal per se nichts mit den verkauften Pay-Per-Views zu tun. Das sind dennoch Indikatoren, wie viele Leute sich dann am Ende UFC 189 gekauft haben könnten. Zum Vergleich, der bislang meistverkaufte Pay-Per-View 2015 war UFC 182, John Jones gegen Daniel Cormier. Der wurde 800.000 Mal verkauft und die Prelims haben sich 1,039 Millionen Zuschauer angeguckt. Das bedeutet jetzt nicht zwangsläufig, dass weil sich die UFC 189 Prelims nur 847.000 Leute angeguckt haben, dass sie auch weniger Pay-Per-Views verkauft haben. Das würde ich nicht unbedingt sagen. Aber ich glaube halt eben auch nicht, dass man jetzt 1,6 oder noch mehr Millionen verkaufte Pay-Per-Views hat. Das schließe ich fast schon aus, wenn man ja hier unter 1 Million Zuschauern geblieben ist bei den Prelims. Es ist wie gesagt schwer einzuschätzen. Es sind Indikatoren, diese Prelim-Ratings, aber es ist letzten Endes, man kann es nicht genau festmachen. Es ist natürlich auch wichtig, wie stark sind die Prelims besetzt. Müsste man jetzt wirklich Kampf für Kampf vergleichen. Und da muss man natürlich gucken, was lief sonst noch im Fernsehen und wie war das Wetter. Das spielt so viel mit rein, warum mehr oder weniger Leute sich die Prelims angucken könnten. Aber für mich sagt diese Zahl aus, 1,6 Millionen sind es mit Sicherheit nicht. Vielleicht sind es dennoch 1 Million verkaufte Pay-Per-Views, wer weiß das schon. Müssen wir mal abwarten, aber das ist mir nochmal wichtig, weil es heute Morgen auf Twitter danach so ein bisschen Verwirrung gab. Diese Prelims haben nichts, also das Rating der Prelims hat nichts mit den verkauften Pay-Per-Views zu tun. Ja, 847.000 ist nicht allzu viel, aber es ist auch keine Katastrophe. Das Ultimate Fighter 21 Finale haben sich 691.000 Zuschauer angeguckt. Das ist das zweitschwächste Rating für eine UFC Maincard bei Fox Sports One. Das schwächste Rating hat bislang die Maya vs. LeFlair Fight Night erleben dürfen mit 617.000 Zuschauern. Kann man fast schon nachvollziehen, dass Damien Maya und Ryan LeFlair nicht allzu gern gesehen wird, aber ja, ich glaube, die 691.000 Zuschauer, also dieses relativ schwache Rating für das Ultimate Fighter 21 Finale, ja, das liegt einfach daran, dass es relativ viel UFC zu sehen gab, schon am Samstag, jetzt am Mittwoch gibt's in den Staaten natürlich auch die San Diego Fight Night live zu begutachten und ja, dann sagen sich die Leute wahrscheinlich, ja, also irgendwo reicht's ja auch mal. Deswegen, prinzipiell war die Card nicht ganz schlecht, der Main Event war nicht ganz schlecht, ja, es ist wahrscheinlich einfach zu viel Content gewesen bislang. Ja, das war es eigentlich schon so mit diesen News, kann man fast schon sagen. Ich habe hier noch so einen Schmierzettel, da schreibe ich mir immer Sachen auf, die ich irgendwo auf Twitter gelesen habe oder die so irgendwo in irgendwelchen Videos bei YouTube an mir vorbeigeflogen sind. Und gestern habe ich mir noch einen Scrum angeguckt mit CM Punk. Es wurden im Endeffekt immer wieder dieselben Fragen gestellt, die wir jetzt schon seit Monaten hören. Welche Gewichtsklasse? Wann kämpfst du? Also im Endeffekt gibt's relativ wenig Neues. Ich kann es nochmal zusammenfassen. Er weiß noch nicht, wann er kämpft. Er wird dann in den Oktagon steigen, wenn sein Coach ihm sagt, okay, du hast grünes Licht, du bist soweit, du wirst dich nicht blamieren. So, dann wird er Dana White anrufen und dann wird er zu Dana White sagen, ich kann jetzt loslegen. Ob das 2015 oder 2016 ist, steht noch in den Sternen. Dana White macht auch keinen Druck, sagt CM Punk. Er ist total cool. Er hat zu mir gesagt, sagt CM Punk, sag mir Bescheid, wenn du soweit bist, dann suchen wir dir einen Gegner. So, also wir müssen weiterhin warten. Auch zur Gewichtsklasse hat er sich nicht weiter geäußert. Was ich noch interessant fand, CM Punk wurde gefragt, wo er sich aktuell so am sichersten fühlt. Und er meinte dann so, er hat natürlich zunächst gedacht, dass er Jiu-Jitsu-technisch noch am ehesten mithalten kann, weil er ja relativ lang schon bei den Gracies mittrainiert. Aber wie sein Coach, Duke Rufus, ihm jetzt bescheinigt hat, ist sein Striking, wo sein Steckenpferd, und das kann er wohl am besten. Und das überrascht ihn auch. Er sagt, er hätte ein gutes Movement, seine Strikes sind gut und ja, es scheint so, als ob CM Punk ein Striker wird. Das ist interessant. Ich glaube, das wollen die meisten Leute eh von ihm sehen, dass er da in der Mitte vom Oktagon steht und sich ordentlich die Fresse polieren lässt, beziehungsweise ein paar gute Schläge austeilt. Dann gibt es noch so einen kleinen Beef zwischen Fabricio Werdum und Luke Rockhold. Irgendwie muss es wohl so gewesen sein, dass nachdem Fabricio Werdum Cain Velasquez besiegt hat, Luke Rockhold irgendwie einen Spruch losgelassen hat. Dann hat Fabricio Werdum zu Luke Rockhold gesagt, ja, wer ist jetzt hier der Clown oder wer lacht jetzt und so weiter. Nee, wer ist jetzt fake? Ach, jetzt weiß ich wieder, wie das war. Luke Rockhold hat im Vorfeld Fabricio Werdum als Fake-Champion bezeichnet. Und dann ist praktisch Fabricio Werdum, nachdem er Cain Velasquez besiegt hat, aus dem Oktagon rausgegangen, hat Luke Rockhold gesehen und sagt Lyoto Machida immer, Luke Rockeholde. Finde ich viel besser. So sollte sich der immer nennen. Er hat Luke Rockeholde gesagt, hat Fabricio Werdum zu Luke Rockeholde gesagt, wer ist jetzt hier fake? Und ja, irgendwie gab es da so einen kleinen Beef und Fabricio Werdum hat jetzt nochmal gesagt, seitdem der Rockeholde mal zwei Kämpfe gewonnen hat, hat er sich so charakterlich ein bisschen verändert. Er soll mal irgendwie die Füße stillhalten. Und ich muss sagen, mir ist es auch aufgefallen, dass Luke Rockeholde irgendwie jetzt so ein bisschen einen auf Hollywood macht und so ziemlich einen Player raushängen lässt. Geht mir auch so ein bisschen auf den Sack, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand den früher sympathischer. Aber seine bevorstehende Titelchance scheint ihm so ein bisschen zu Kopf zu steigen. Ja. Das war so eigentlich an News. Ich gucke jetzt einfach noch mal kurz auf Twitter, ob da noch irgendwas, währenddem ich hier aufnehme, katastrophal Wichtiges passiert ist. Ich kann euch sagen, es ist nichts weiter Wichtiges passiert. Dann kann ich so ein bisschen auf die Fight Night in San Diego blicken. Heute Nacht 1 Uhr, also praktisch in der Nacht von heute auf morgen, von Mittwoch auf Donnerstag findet das Event statt. Wie gesagt, Early Prelims 1 Uhr. Die normalen Prelims beginnen um 2 Uhr und die Main Card beginnt um 4 Uhr. Da werde ich einsteigen, werde mir auf 4 den Wecker stellen und mir dann die Main Card angucken. Und ich muss sagen, alle Kämpfe auf dieser Card interessieren mich irgendwie. Und das ist schon mal nicht schlecht für so eine Fight Night mitten in der Woche. Los geht's natürlich mit Frank Mir. Nee, damit geht's nicht los, sondern das ist der Main Event. Frank Mir gegen Todd Duffy. Interessanter Kampf. Todd Duffy ist ein junger Heavyweight-Kämpfer. Ja, ich will nicht sagen viel Hype, aber es wird schon so ein bisschen Hype um ihn herum kreiert. Ich bin natürlich noch nicht so ganz überzeugt. Er hat bislang zu wenig zeigen können in der UFC, hat gegen Phil DeFries gewonnen, hat dann eine lange Pause einlegen müssen und kam Ende letzten Jahres zurück, hat Anthony Hamilton besiegt. Das war sehr beeindruckend, klar. Und Todd Duffy ist auch dafür bekannt, dass er ein unglaublich gutes Striking hat. Bislang alle seine Siege, wie viel hat er eigentlich? Muss ich mal nachgucken hier. 9 Siege, alle durch KO oder TKO. Allerdings auch seine 2 Niederlagen waren durch KO. Einmal gegen Alistair Overeem und einmal gegen Mike Russo. Gegen Overeem war bei K1. Okay, alles klar. Deswegen, ich habe gerade überlegt, wann hat der denn gegen Alistair Overeem gekämpft? Aber das war bei K1. Aber es wird, wie gesagt, über ihn eigentlich nur Gutes erzählt. Von daher, ich würde mich freuen, wenn es ihm gelänge, Frank Mir zu besiegen. Also ein etablierter Name. Dann, ja, machst du dir selber gleich wieder einen Namen. Und diese Heavyweight Division, der fehlt es irgendwie auch an neuen, jungen Talenten. Und da wäre es mir persönlich lieber, wenn so ein Todd Duffy einen Frank Mir besiegen kann. Frank Mir ist natürlich ein verdienter Veteran in der UFC, aber ja, ich brauche jetzt nicht nochmal den 8. Frühling von Frank Mir, auch wenn ich das toll fand, wie er sich gegen Bigfoot Silver striking-mäßig verbessert hat. Aber es war unterm Strich Bigfoot Silver ohne TRT. Ich brauche euch nicht erzählen, was das ausmacht. Bigfoot Silver braucht einfach sein Testosteron. Bei ihm ist es wirklich ein gesundheitliches Problem. Und das wird mit Sicherheit auch noch reinspielen, dass Frank Mir ihn relativ leicht ausnocken konnte. Für Todd Duffy ist es aus meiner Sicht ein sehr, sehr guter Gegner, weil ich davon ausgehe, dass Todd Duffy ihn besiegen kann, also Frank Mir. Gleichzeitig wird Frank Mir aber auch versuchen mit Takedowns, und wenn er dann Todd Duffy zu Boden bringen könnte, wird er da auch versuchen, irgendwelche Submissions anzusetzen, und da kann Todd Duffy natürlich auch zeigen, dass er dagegen gewappnet ist. Ich gehe sowieso davon aus, umso länger der Kampf geht, umso schwieriger wird es für Todd Duffy. Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass Frank Mir hier Fallobst ist oder so, um Gottes Willen. Also ich sehe Frank Mir im Wrestling und Jiu-Jitsu besser als Todd Duffy. Allerdings ist Todd Duffys Striking relativ gut. Und wenn es Todd Duffy gelingt, Frank Mir in so einem typischen, ich sag jetzt mal, Boxkampf zu halten, dann glaube ich, dass Todd Duffy das Ding gewinnen kann. Man muss natürlich mit einbeziehen, das ist sein erster Main Event, Frank Mir ist das gewohnt. Man spricht häufig von diesem Adrenalin-Dump, dass wenn du zum ersten Mal in einem Main-Event stehst, dass du völlig überwältigt bist von diesem Druck und dann halt einfach nicht so abliefern kannst, wie du das vielleicht könntest, wenn du irgendwo in den Prelims rumhüppelst. Deswegen müssen wir da ein Fragezeichen dahinter machen, gar keine Frage. Auch konditionell muss man ein Fragezeichen dahinter machen. Todd Duffy ging noch nie über die volle Distanz. Frank Mir ist das natürlich schon eher gewohnt. Und das sind einfach so diese Unbekannten, sage ich jetzt mal. Aber das ist okay, wenn Todd Duffy jemand ist, der in der Heavyweight Division mitspielen kann, dann wird ihm das auch gelingen, dass er diese Probleme aus dem Weg räumt und Frank Mir besiegt. Definitiv, ja. Co-Main Event, Josh Thompson gegen Tony Ferguson. Ähnliche Voraussetzungen aus meiner Sicht. Tony Ferguson ist ein junger, hungriger Kämpfer. Er ist nicht mehr alterstechnisch ganz so jung, muss man ehrlicherweise sagen. Ich glaube, 31 ist er. Aber er ist trotzdem jemand, dessen Weg nach oben zu scheinen geht. Er hat jetzt 5, 6 Kämpfe in Folge gewonnen, 5 Kämpfe in Folge gewonnen, davor gegen Michael Johnson verloren. Sehr unterhaltsamer Kämpfer, sehr, sehr gutes Jiu-Jitsu, trainiert viel mit Eddie Bravo, also da wird er mit Sicherheit einige gute Jiu-Jitsu-Skills mit abbekommen haben. Und Josh Thompson hat zuletzt 2 Kämpfe verloren. In seinen sechs letzten Kämpfen konnte er nur 2-mal gewinnen gegen Nate Diaz und KJ Nunes. Wenn man sich angeguckt hat, wie die sich so zuletzt geschlagen haben, ist das jetzt auch nicht unbedingt ein Statement von Josh Thompson. Und ich sehe das ähnlich wie in dem Duffy-Mir-Kampf. Für Tony Ferguson ist das ein schöner Prüfstein, den er eigentlich also er muss Josh Thompson eigentlich besiegen, wenn er wirklich in dieser Lightweight-Division ganz oben mitspielen will. Ja. Gleichzeitig wird Josh Thompson ihm so viele Schwierigkeiten bereiten, dass es jetzt auch danach nicht so rüberkommt wie, ja, das war ja jetzt hier mehr oder weniger ein geschenkter Sieg. So wird's nicht sein. Deswegen auch dieser Kampf ist wirklich aus meiner Sicht hochinteressant und könnte auch sehr, sehr unterhaltsam werden, genauso wie der Main Event. Also Main Event und Co-Main Event, auf die freue ich mich sehr. Ich freue mich auch auf Holly Holm gegen Marion Renault. Auch ein interessanter Kampf. Holly Holm hat mich ein bisschen enttäuscht in ihrem Debüt gegen Raquel Pennington. Da habe ich ein klein wenig mehr mir erhofft. Ich gehe mal davon aus, dass für Holly Holm dann auch dieses Debüt in der UFC vielleicht ein bisschen zu viel Druck war und es wurde ja so viel Hype im Vorfeld zu ihr gemacht, dass sie eigentlich nicht so richtig glänzen konnte. Es gab sogar Leute, die gesagt haben, Raquel Pennington hätte diesen Kampf gewonnen. Unterm Strich hat sie das aber nicht. Ist 8-0. Also Holly Holm ist 8-0 in der UFC. Also das sieht schon sehr, sehr gut aus für sie. Aber jetzt mit Marion Renault hat sie eine gute Gegnerin bekommen, glaube ich, die zu besiegen ist. Aber gleichzeitig, auch hier würde man nicht sagen, dass es Fallobst ist. Marion Renault hat Jessica Andrade besiegt, Alexis DeFresne besiegt. Okay, Alexis DeFresne ist jetzt nicht die allzu große Competition, aber Jessica Andrade musst du erstmal besiegen. Das ist schon mal ein Ausrufezeichen. Und vor allem muss man berücksichtigen, dass Marion Renault erst mit 32 mit MMA begonnen hat. Sie ist jetzt 38. Und auch da könnte man sagen, dass sie immer noch dazulernt und besser wird. Interessanter Kampf. Ich gehe zwar davon aus, dass Holly Holm den Kampf gewinnt, aber ich würde auch nicht total durchdrehen, wenn Renault hier als Siegerin aus dem Kampf geht. Kevin Lee gegen James Muntasari. Da kann ich eigentlich nicht so viel dazu sagen. Kevin Lee hat sich zuletzt ordentlich präsentiert, das kann ich anerkennen, aber hat mich nie so richtig vom Hocker gerissen. Alan Juban wird viel Hype um den gemacht. Joe Rogan spricht in höchsten Tönen von ihm. Fabrice Verdum, Lyoto Machida, alle hypen diesen Mann. Der trifft auf Matt Dwyer. Ja, also ich muss sagen, das, was er in der UFC bis jetzt gezeigt hat, der gute Joban, das hat mich bislang noch nicht vom Hocker gerissen. Klar, sein letzter Sieg gegen Richard Walsh, das war schon beeindruckend. Der KO-Sieg, aber ja, davor verliert er gegen Wardy Alves. Ein Sieg gegen Seth Bezinski, den würde ich jetzt auch nicht so hoch einschätzen. Und ja, Matt Dwyer ist jetzt vielleicht ein Gegner, der so ungefähr auf demselben Level ist wie Joban und vielleicht trennt man jetzt hier die Spreu vom Weizen. Also derjenige, der dieses Match hier gewinnt oder diesen Kampf gewinnt, auf den müssen wir in Zukunft achten und der Verlierer muss halt nochmal so ein bisschen trainieren, sage ich jetzt mal. Sam Cecilia gegen Yautzin Mesa. Ja, Cecilia gucke ich mir auch immer ganz gerne an, aber da brauche ich gar nicht so viel dazu zu sagen. Jessica Andrade gegen Sarah Morris finde ich auch wieder interessant. Jessica Andrade, auch noch sehr, sehr jung, lernt glaube ich auch noch immer viel dazu von Kampf zu Kampf. Ich glaube erst 22 oder 23 Jahre alt, dennoch schon 12-4 ihr Rekord, also schon 16 Kämpfe bestritten. Und davon auch schon einige in der UFC, ich glaube 5 sind es, glaube ich, gegen Liz Camouche und eben gegen Marion Renault bislang verloren. Und jetzt muss ich mal gucken hier, wie das bei Sarah Morris aussieht. Ich glaube, die hat erst einen Kampf in der UFC bestritten, oder waren das schon zwei? Nee, richtig. Einen Kampf gegen Alexis DeFresne, den hat sie gewonnen. Allerdings war das, muss man ehrlicherweise sagen, ein sehr unansehnlicher Kampf. Sarah Morris ist eine Kämpferin mit Herz, die viel Einsatz zeigen wird und deswegen könnte das so ein Women's Bantamweight-Kampf werden, wie zu Beginn, als die Women's Bantamweight Division in der UFC eingeführt wurde. Also so ein wirklich sehr wilder Kampf, deswegen freue ich mich auch auf diesen Kampf. Scott Jurgensen gegen Manny Gamburian, den man nicht mehr Manny nennen soll, sondern nur noch, jetzt habe ich wieder seinen Vornamen vergessen, siehst du? Hat er schlechte Arbeit geleistet. Er möchte nämlich, jetzt muss ich mal gucken hier, er möchte nicht mehr als Manny Gamburian angesprochen werden. Deswegen, ja, Manny, habe ich den Namen vergessen. Scott Jurgensen, da habe ich auch das Gefühl, dass der eigentlich schon seit gefühlten 2 Jahren entlassen werden müsste. Hat dann einmal gegen Danny Martinez gewonnen, sehe ich gerade. Sonst in seinen letzten 5 Kämpfen 4 verloren, darunter Niederlagen gegen Zach Makovsky, Jussier da Silva, Wilson Hayes und Uriah Faber. Ach nee, also ich bin kein großer Scott Jurgensen-Fan und ich bin gespannt. Manny Gamburian, muss man ehrlicherweise sagen, hat in seinem Bantamweight-Debüt gegen Cody Gibson aus meiner Sicht auch nicht geglänzt und hat er dann irgendwie, nachdem er da den Kick in die Eier bekommen hat, irgendwie so ein Guillotine-Joke angesetzt in der letzten oder in der Endphase von der zweiten Runde, der ihm dann den Sieg beschert hat, aber überzeugt hat er mich eigentlich zuvor nicht. Deswegen, das könnte so der Stinker werden auf dieser Karte. Habe ich jetzt nicht unbedingt so Bock drauf. Hanyaya ist wieder zurück, trifft auf Masanori Kanahara. Da bin ich ehrlich zu euch, kann ich relativ wenig zu sagen. Hanyaya gefühlt schon seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen, hat zuletzt am 13. Dezember 2014 gekämpft, da gewonnen gegen Johnny Bedford. Da gab es ja die Geschichte, jetzt erinnere ich mich wieder, Anfang des Jahres 2014 gab es schon mal den Kampf zwischen Hany Yahya und Johnny Bedford und damals sind sie, glaube ich, mit den Köpfen aneinander gestoßen oder so. Und deswegen wurde der Kampf nochmal wiederholt. Ja, also ich mag eigentlich Hany Yahya und zu dem anderen Vogel, Masanori Kanahara, kann ich ehrlich nicht so viel sagen. Mal gucken, ob der irgendjemanden schon Alex Caceres besiegt. Ja, okay. Also Alex Caceres ist ja jetzt auch kein Fallobst, von daher ist das schon mal eine kleine Ansage. 25 und 11 ist sein Rekord. Keine Ahnung. Müssen wir mal abwarten, was uns das bescheren wird. Sean Strickland gegen Igor Araujo. Ja, könnte auch ganz interessant werden, wobei ich Sean Stricklands Kämpfe bislang immer eher langweilig fand, muss ich ehrlicherweise sagen. Und Araujo ist auch nicht dafür bekannt, flashy Finishes zu zeigen. Mal sehen, wie dieser Kampf so wird. Ich habe ja immer die Hoffnung, dass wenn jemand bei Jackson Winklejohn trainiert, so wie es Igor Araujo tut, dass er sich ständig weiterentwickelt und auch mit 34 uns noch überraschen wird. Und vielleicht wird er noch zum Flashy-Kicker und zeigt den Showtime-Kick. Wie wäre das denn? Kevin Casey gegen Ildemar Alcantara. Da muss ich ganz ehrlich sagen, also ihr könnt euch vielleicht noch dran erinnern, Alcantara hatte diesen ganz komischen Sieg gegen Richard Moher, das ist gar nicht, wann war denn das? War das Anfang des Jahres? Ich weiß nicht mehr genau. Also das war eine ganz, ganz komische Nummer. Und Kevin Casey, was hat der zuletzt uns gezeigt? Nochmal gucken. Ist natürlich ein Name, den man kennt. Gegen Baba Bash. Das kann doch nicht stimmen. Kevin Casey? Ach, der war bei Ultimate Fighter. So war's. Deswegen ist der mir noch im Hinterkopf. Kevin Casey war bei Ultimate Fighter. Hat dann No Contest gegen Baba Bash erzielt, letztes Jahr auf der Whiteman Machida Card. Das finde ich ja merkwürdig. Ich weiß noch, dass Kevin Casey immer wieder auf Twitter rumschwört und da immer mal wieder ein paar gute Tweets loslässt. Aber na okay, mal gucken, was das dann für uns wird. Und der Opener ist Andrew Craig gegen Layman Good. Nicht überrascht sein bei Andrew Craig. Der hat nicht mehr seine längere Matte, beziehungsweise Rasterzöpfe, sondern der hat sich jetzt eine normale Frisur zugelegt und möchte jetzt auf die Siegelstraße einbiegen und nochmal seine UFC-Karriere neu starten, möchte ich fast schon sagen, denn er ist auch von der Middleweight Division ins Welterweight gewechselt und ja, bin ich halt einfach mal gespannt, wie sich Andrew Craig da so schlagen wird. Er hat ja in seinem UFC-Debüt damals gegen Kyle Noak eine gute Leistung gezeigt, dann der Knockout-Headkick gegen Rafael Natal, das war auch nochmal beeindruckend und danach ging es so ein bisschen bergab, muss man ehrlicherweise sagen, mit Andrew Craig, aber vielleicht ist die Welterweight-Division die bessere Division für ihn. Jetzt gucke ich nochmal, gibt es noch irgendwelche News, die ich hier vermelden kann? Nein, gibt es nicht. Dann sind wir für heute schon fertig. Kleine, kurze Sendung. Ich habe ja gesagt, ich möchte nur ganz kurz so ein bisschen über die bevorstehende Fight Night sprechen. Am Freitag, heute ist Mittwoch, genau, am Freitag gibt es eine weitere Ausgabe MMA Radio. Dann geht es natürlich hier auch wieder um San Diego. Ich werde so ein bisschen zurückblicken und ich werde auch so ein bisschen die Glasgow Card durchgehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Glasgow Card ist nicht unbedingt so eine Card, wo ich völlig abgehe. Bin ich ganz ehrlich. Aber mal gucken, vielleicht kommt das ja noch. Ja, das war's. Tschüssi. Oh, wow.